Muss man die Exkommunikation fürchten? Die Exkommunikation muss man sehr fürchten, weil sie die schwerste und schrecklichste Strafe ist, welche die Kirche über ihre aufrührerischen und starrsinnigen Kinder verhängen kann. Ja, die Kirche verhängt nicht eine Exkommunikation einfach nur so, sondern nach einem längeren Hin und Her normalerweise oder nach ganz klaren Strafvergehen, Vergehen gegen was auch immer, Lehre, Sitten und so weiter, sich der Betreffende nicht bessern will, deswegen wieder aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen, positiv ausgeschlossen. Weil eben auch eine Gefahr für die anderen sonst darstellen würde.